Aus »Das Ende der Wanderschaft« von Horst Mahler. Judenheit in philosophischer Sicht. Gilad Atzmons Weg vom Juden zum Menschen. »Juden sind keine Menschen«, schrieb der Jude Karl Marx. Aber was sind sie dann? Juden sind sittliche Wesen, indem sie ihr Handeln am Willen ihres Gottes Jahwe ausrichten. Sie sind dadurch zugleich eine Gefahr für die Menschheit, denn Jahwe ist Satan. Sein Wille ist auf die Verknechtung und oder Abschlachtung der Völker gerichtet. Das ist das Problem, das unsere Zeit zu lösen hat. Schon seit langem warte ich darauf, dass Juden auftreten, die ihre Aufmerksamkeit auf das Judentum als solches wenden und darin die Wurzel der Feindschaft gegen Juden entdecken. Wenn sie das tun, ist Jahwe verloren. Atzmon kommt dem sehr nahe. Über das Besondere seines Blickpunktes gibt er Auskunft. Zitat: In meinen politischen und ideologischen Schriften versuche ich, ein philosophisches Modell zu entwerfen, das die Komplexität der Jüdischkeit erhellen kann. Ich suche nach den metaphysischen Mechanismen, die Israel und die jüdische Welt so verschieden machen. Zitat Ende. Nun kann philosophisches Modell sehr viel und Unterschiedliches heißen. Sieht man an diesem Punkt etwas genauer hin, wird man feststellen, dass Atzmons Denken noch viel zu wünschen übrig lässt. Aber seine Blickrichtung unterscheidet sich schon mal grundlegend von der erzwungenen Engführung der Gedanken über das Judentum. Es ist zweifellos ein Beitrag zur Überwindung der herrschenden Gedankenlosigkeit, die allein deshalb herrscht, weil sie das Judentum, was immer man darunter verstehen will, beschützt. Diese Behauptung mag zunächst nicht einsichtig sein. Dieses Befremden ist selbst schon ein Resultat der unbewusst wirkenden Gedankenkontrolle. Die Arbeit von Gilad Atzmon ist, wenn man bei der Lektüre die weit verbreitete Oberflächlichkeit einmal überwindet, bestens geeignet, die herrschende Gedankenlosigkeit und deren allgemeine Judenschutzfunktion bewusst zu machen. Nirgendwo tritt diese krasser hervor als in der Zumutung der Handlungsweise des Staates Israel als legitime Selbstbehauptung gut zu heißen. Atzmon ist mutig genug, den Skandal Israel auf seine geistigen Wurzeln im Judentum als solchem zurückzuführen. Er erkennt den von Moses gelehrten Gott Jahwe als Satan, böse Gottheit. Er bezieht sich damit auf das 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 10 bis 12, Zitat: Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob eidlich versprochen hat, um es dir zu verleiben, in das Land mit großen und herrlichen Städten, die du nicht gebaut, mit Häusern, die ohne dein Zutun mit allerlei Gütern gefüllt sind, mit ausgehauenen Zisternen, die du nicht angelegt, mit Weinbergen und Olivengärten, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du davon isst und satt wirst, so hüte dich wohl, des Herrn zu vergessen, der dich aus dem Ägyptenland, dem Haus der Knechtschaft, herausgeführt hat. Zitat Ende. Atzmon führt das Thema wie folgt aus. Zitat: Der jüdische Gott, wie er von Mose in der obigen Passage geschildert wird, ist eine böse Gottheit, die ihr Volk zu Plünderei, Raub und Diebstahl führt. Es ist nicht so leicht, die Israelis davor zu bewahren, als Räuber und Plünderer dargestellt zu werden. Mose, seine Zeitgenossen und ihre modernen Anhänger waren und sind begeistert von den Möglichkeiten, die sie in dem Land von Milch und Honig erwarteten. Israel, der jüdische Staat, ist Moses Ruf gefolgt. Die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes im Jahre 1948 und die konstante und völlige Misshandlung des palästinensischen Volkes seitdem lässt das 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 10 bis 12, wie eine erfüllte Prophezeiung erscheinen. Seit mehr als 60 Jahren wird der biblische Aufruf zum Diebstahl in rechtliche Praxis umgesetzt. Die israelische Plünderung palästinensischer Städte, Häuser, Felder und Brunnen hat ihren Weg in Israels Rechtssystem gefunden. Bereits 1950 bis 51 hatten die israelischen Gesetzgeber das Gesetz über den Besitz abwesender Eigentümer verabschiedet. Ein rassisch orientiertes Gesetz, das Palästinensern die Rückkehr auf ihre Ländereien, in ihre Städte und Dörfer verwehrte und den neuen Israeliten erlaubte, in Häusern und Städten zu leben, die sie nicht bauten. Der nie endende Diebstahl Palästinas im Namen des jüdischen Volkes ist Teil eines spirituellen, ideologischen, kulturellen und praktischen Kontinuums zwischen der Bibel, zionistischer Ideologie und dem Staat Israel, in Klammern zusammen mit seinen überseeischen Unterstützern. Israel und Zionismus, beide erfolgreiche politische Systeme, haben die von dem hebräischen Gott in den jüdischen heiligen Schriften verheißene Plünderung in die Praxis umgesetzt. Zitat Ende. Die Logik des Jahwe-Wesens. Moses Befehl, der das jüdische Volk als solches begründet, lautete, Zitat, »Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Schnitzbild machen, noch irgendein Abbild von dem, was droben im Himmel oder auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und sollst sie nicht verehren, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter an den Kindern am dritten und vierten Geschlecht nachprüft bei denen, die mich hassen. Ich erweise aber meine Gnade bis ins tausendste Geschlecht denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Zitat Ende. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Verse 1 bis 6. Das Opfervolk und die Menschheitsgeschichte. Jahwe setzt sich als der Unschaubare, der über alles Sinnliche erhaben ist. Das ist, und das kann gar nicht oft genug betont werden, ein entscheidender Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit. Es ist der Beginn der Geschichte als Menschheitsgeschichte. Diese Geschichte verdankt sich der unendlichen Energie der Verneinung, in Klammer Negation, die im Volk der Juden reales Dasein erlangt hat. Die Kraft, sich gegen eine vorhandene Welt zu stellen, um bewusst eine ganz neue Welt zu sein, die von einem unschaubaren Gott gestaltet und beherrscht ist, verdient unsere uneingeschränkte Bewunderung, denn diese Welt ist der Rohdiamant, den zum Brillanten zu schleifen, der Beruf des deutschen Volkes ist. Diese heilsgeschichtliche Bestimmung hat dem jüdischen Volk notwendig großes Leid gebracht. In dieser Hinsicht ist es wahrhaft das Opfervolk der Weltgeschichte. Wegen dieses Opfers haben wir es zu ehren. Aber Jahwe, der Eigentumsgott der Juden, ist nicht wahrer Gott, weil er nicht frei ist, das heißt, noch nicht weiß, dass er in dem hier bestimmten Sinne frei ist. Zwar ist er an sich frei, Gott ist nur der eine und ewige und allmächtige. Er weiß es aber noch nicht. Vielmehr wähnt er, dass die sinnlich erfahrbare Welt etwas anderes ist als er selbst. Er hält das Sinnliche für eine fremde und von ihm gänzlich unabhängige Existenz, die ihn begrenzt, das heißt, an der er aufhört zu sein, als Gott verendet. Jahwe hatte sein Geschöpf, die Welt, noch nicht in seine Innensicht integrieren können, ist dadurch noch nicht mit einer Äußerlichkeit konfrontiert, die ihm fremd, das heißt feindlich ist. Als Geist an sich, quasi als Same, ist er der Trieb, frei zu sein, das heißt von nichts abzuhängen bzw. begrenzt zu sein, das er nicht selbst ist. In der Gestalt Jahwes entbehrt dieser Trieb aber noch der Wirklichkeit, der aus dem Samen sich vollendenden Gestalt. Ihm ist noch nicht bewusst, wie er zu seiner mit seinem Begriff Gott übereinstimmenden Wirklichkeit kommt. Fußnote: Idee, Gottes, / Idee, ist die mit dem Begriff übereinstimmende Wirklichkeit. Hegel 4,29. Ende der Fußnote. Als Verstand, in Klammern gleich Jude, handelt er, Jahwe, kurzschlüssig, indem er denkt, wenn ich die sinnliche Welt vernichte, ist da nichts mehr, was mich begrenzt, in Klammern verendlicht. Dann bin ich unendlich frei und wahrhafter Gott. als Verstand weiß er nicht, dass er der absolute Widerspruch, die sinnliche Welt er selbst als Erscheinung seiner selbst für sich selbst ist. Jahwe weiß nicht, dass er sich selbst vernichtet, indem er die Völker, vermeintliche Gegengötter gleich Götzen, vernichtet. Auf merkwürdige Weise hat Martin Buber, ein Säulenheiliger der Versöhnung von Juden und Christen, dieses Verhältnis in der Form des reinen Gedankens ausgesprochen. Zitat: Bisher hat die jüdische Existenz nur dazu ausgereicht, Götzenthrone zu erschüttern, nicht aber einen Thron Gottes aufzurichten. Das macht die Unheimlichkeit der jüdischen Existenz inmitten der Völker aus. Das Judentum prätendiert, das Absolute zu lehren, aber faktisch lehrt es nur das Nein zum Leben der Völker. Vielmehr, es ist dieses Nein und nichts mehr. Darum ist es den Völkern ein Grauen geworden. Darum muss, wo eins von ihnen dazu übergeht, nicht mehr wie bisher nur in seiner Innerlichkeit, sondern in den Ordnungen der Wirklichkeit sein eigenes Selbst als das Absolute zu setzen, es Israel abschaffen wollen. Darum ist Israel heute, statt mit einem Flug über den Abgrund den Weg der Rettung weisen zu dürfen, zu unterst in den Strudel der allgemeinen Heillosigkeit gerissen. Zitat Ende. Martin Buber, Werke, 2. Band, Schriften zur Bibel. Kösel Verlag, München, 1964, Seite 1071. Nie ist die Wurzel der Judenfeindschaft des deutschen Volkes, wer wollte sie redlicherweise leugnen, hellsichtiger und deutlicher benannt worden als von dem Juden Martin Buber. Und wer hat je unerschrockener die Folgerung daraus ausgesprochen, dass ein selbstbewusstes Volk, welches sich in den Ordnungen der Wirklichkeit sich selbst als das Absolute setzt, Israel abschaffen will? Zionismus, das jüdische Paradox. Das jüdische Volk ist das tragische Dasein dieses göttlichen Nichtwissens. Als verständiges Volk versteht es nicht seinen Beruf, von Jahwe auserwählt zu sein, ihm die vermeintlichen Gegengötter, Götzen, aus den Augen zu schaffen, indem es diese vernichtet. Und so verlangt es, ein Völkermörder, von den Völkern geachtet und geliebt zu sein. An diesem Paradox geht das jüdische Volk jetzt als jüdisches zugrunde, um als wahrhafter Gott aufzuerstehen, der alle Völker als seine Geschöpfe, als eins mit ihm, erkennt und deshalb liebt. Das zionistische Streben, Israel als normale Nation im Kreis der Goyim durchzusetzen, ist begrifflich die Unmöglichkeit schlechthin. Als Moment der Negation im Leben Gottes ist es in der Seinssphäre die Antination, das Andere der normalen Nation. Israel und die Goyim sind die Königskinder, die nicht zusammenkommen können. An diesem Phänomen arbeitet sich Atzmon ab, ohne das Problem auf den Begriff bringen zu können. Es kommt nur zu einer Scheinlösung, indem er aus dem Begriff der Nation überhaupt aussteigt. So landet er, ohne sich dessen bewusst zu sein, als volkloses Sozialatom im jüdischen Weltbürgertum, in Klammern Kosmopolitismus. Die Wahrheit dieses Weltbürgertums hat der Jude Baruch Levi in seinem Brief an Karl Marx ausgesprochen, auf den ich noch näher eingehen werde. Deutscher Idealismus und der Einfluss Otto Weiningers auf Gilad Atzmon. Gilad Atzmon lässt nicht erkennen, ob er mit dem Talmud und dem Schulchan Aruch vertraut ist. Umso deutlicher zeigt er seine Bekanntschaft mit dem Alten Testament und nimmt Anstoß daran. Man könnte ganze Bibliotheken mit Büchern füllen, in denen die Autoren, darunter auch Juden, sich in Entsetzen und Empörung über die satanischen Verse ergehen. Ihr einziger Zweck ist es, die Juden vorzuführen. Davon ist Atzmon weit entfernt. Es ist der Einfluss des genialen Otto Weininger, der ihn vor dieser intellektuellen Verirrung bewahrt. Wir lesen bei ihm, Zitat: In meiner Frühzeit glaubte ich mich als autonomer Denker, der sich in eine distanzierte archimedische Position mit Überblick begab. Dank Weininger erkannte ich, wie falsch ich lag. Ich war nicht von der Realität losgelöst, über die ich schrieb, und werde es auch niemals sein. Ich schaue nicht auf Juden oder jüdische Identität, ich schaue nicht auf Israelis. In Wirklichkeit schaue ich in den Spiegel. In Wirklichkeit arbeite ich mit Verachtung den Juden in mir sorgfältig heraus. Der Jude in mir ist keine Insel. Ihm haben sich Feinde und Gegenpersönlichkeiten angeschlossen, die sich ebenfalls in meiner Seele eingerichtet haben. In mir gibt es viele einander widerstreitende Charaktere. Es ist nicht so erschreckend, wie es klingen mag. Es ist eher produktiv, amüsant und gewiss entlarvend. Zitat Ende. Aus Der wandernde Wehr, Seite 121 und folgende. Im Berliner Judaismusprozess gegen das deutsche Kolleg habe ich auf Weininger aufmerksam gemacht, weil er als Jude die ewige geistige Elite Europas als Zeugen für den notwendigen Widerstand gegen das Judentum aufgerufen hatte, indem er schrieb, Zitat, dass hervorragende Menschen sonst fast stets Antisemiten waren, in Klammern Tacitus, Pascal, Voltaire, Herder, Goethe, Kant, Jean-Paul, Schopenhauer, Grillparzer, Wagner, geht darauf zurück, dass sie, die so viel mehr in sich haben als die anderen Menschen, auch das Judentum besser verstehen als diese. Zitat Ende. Aus Otto Weininger, Geschlecht und Charakter, Wien 1921, 22. Auflage, Seite 403. Zu Weiningers Person nach dem Brockhaus. Zitat: Weininger Otto, geboren 3.4.1880 in Wien, gestorben 4.10.1903 eben da, in Klammern Selbstmord. Philosoph, galt den Zeitgenossen als früh vollendetes Genie, beherrschte viele Fremdsprachen und verfügte über eine umfassende geistes- und naturwissenschaftliche Bildung, entwickelte eine philosophisch-psychologische Theorie der Geschlechter, in deren Zentrum die These der menschlichen Bisexualität steht. Er erschoss sich 23-jährig in Beethovens Sterbehaus, weil er sein Judesein nicht länger ertragen konnte. Er beeinflusste nachhaltig die österreichische Geistesgeschichte, in Klammern K. Kraus, E. Canetti, R. Musil, L. Wittgenstein. Zitat Ende. Weininger hat mit der Berufung auf europäische Geistesriesen und auf das, was diese in sich haben, aus der Innenansicht Gottes geschöpft, noch unbewusst, denn anders hätte er sich nicht umgebracht, die er auf das Judentum wendet. Als ich diesen Beweisantrag formulierte, gab es noch kein Zeugnis dafür, dass Otto Weininger in der Judenheit geistige Aufnahme im Sinne eines politischen Angriffs auf die Herrschaft der Judenheit in der Welt finden könnte bzw. bereits gefunden hat. Jedenfalls war mir ein solches Zeugnis damals nicht bekannt. Atzmons »Der wandernde Wehr« ist ein solches Zeugnis. Der wichtigste und neue Blickwinkel bei Atzmon ist der des »Jew within«, des inneren Juden. Diese Perspektive bietet die Gewähr dafür, dass die Befreiung der Menschheit vom Judentum nicht auf Kosten des Menschen im Juden, seiner Menschenwürde, bewirkt wird, sondern dadurch, dass der Jude, wie Karl Marx es formuliert hat, zum Menschen emanzipiert wird. Dieses Unterfangen hat zur Voraussetzung, dass im Juden der Mensch als reale Möglichkeit immer und ewig vorhanden ist, aber eben erst als Möglichkeit, die von der Wirklichkeit noch unterschieden ist. Die Juden sind noch keine Menschen, sagt Karl Marx, was nicht ausschließt, dass sie, Zitat, doch im Hinblick auf die Erwählung geliebt sind um der Väter willen, Zitat Ende. Paulus im Römerbrief 11,28. Was bei Atzmon wie leicht dahingeworfen wirkt, ist in Wahrheit die lebendige Einholung einer Revolution im Geisterreich, die sich vor gut 200 Jahren in Deutschland ereignet und den Himmel neu gemacht hat. Offenbarung 21. Sie ist unlösbar mit dem Namen Georg Wilhelm Friedrich Hegel verbunden. Lebendig ist diese Einholung deshalb zu nennen, weil sie das geistige Zentrum der akuten weltgeschichtlichen Auseinandersetzung zerwühlen wird, sodass von der alten Erde, Offenbarung 21, kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird. Es kommt mir nicht in den Sinn, bloße Behauptungen mit der Bibel beweisen zu wollen, Und der ewige Auslegungsstreit ist für mich kein Thema, noch weniger die zahlreichen Theorien über die Entstehung der Bibel, ihre vermeintliche Fälschung und die angezweifelte Authentizität ihrer Inhalte. Sondern es geht darum, teils den in der Weltgeschichte wirkenden Glauben, soweit dieser sich auf die Bibel zurückführt, als ein Faktum zu bedenken, teils die im Denken bereits unabhängig von den Aussagen der Bibel erkannte Wahrheit in der Bibel aufzuzeigen. Diese enthält Wahrheit in mythischer Verhüllung, aber auch viel Unwahrheit. Mit Atzmon kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Wir könnten die im wahrsten Sinne des Wortes weltumstürzende Bewegung nicht wahrnehmen, die sich in Gilad Atzmon ankündigt, wenn wir ihn gedanklich nicht auf das Feld seiner Auseinandersetzung mit dem Zionismus als Gestalt des Mosaismus begleiten würden. Nicht nur die Islamisierung des Abendlandes rückt die Gottesfrage auf eine ganz neue Art und Weise in den Mittelpunkt unseres Lebens. Auch die verdeckte Fremdherrschaft der Judenheit über den europäischen Kontinent und die Vereinigten Staaten von Amerika wirkt als Stimulanz für die lebensernste Erörterung religiöser Fragen. Nur dort sind Judaismus und Zionismus zu packen. Hegel bestimmt das Verhältnis der Philosophie zur Religion wie folgt, Zitat: Die Aufklärung, diese Eitelkeit des Verstandes, ist die heftigste Gegnerin der Philosophie. Sie nimmt es übel, wenn diese die Vernunft in der christlichen Religion aufzeigt, wenn sie zeigt, dass das Zeugnis des Geistes, der Wahrheit, in der Religion niedergelegt ist. In der Philosophie, welche Theologie ist, ist es einzig darum zu tun, die Vernunft der Religionen zu zeigen. In der Philosophie erhält die Religion ihre Rechtfertigung vom denkenden Bewusstsein aus. Im Glauben ist wohl schon der wahrhafte Inhalt, aber es fehlt ihm noch die Form des Denkens. Das Denken ist der absolute Richter, vor dem der Inhalt sich bewähren und beglaubigen soll. Zitat Ende. Dieses Aufzeigen ist deshalb so wichtig, weil es eine völlig neue Sicht auf die Lebensleistung vorangegangener Geschlechter eröffnet und damit auch auf uns selbst. Auch erschließt sich dadurch noch eine ganz andere Dimension der Wirklichkeit des Judentums in der Weltgeschichte. Die biblische Symbolik Gottvater, Gottes Sohn, Heiliger Geist, Teufel, Engel und so weiter wird durch Zuordnung der entsprechenden Momente der logischen Substanz durchschaubar und so für die umgangssprachliche Darstellung der absoluten Wahrheit, also Gottes, zurückgewonnen. Hegel als Vollender und Überwinder des Mosaismus. In Hegel ist die Innensicht ausführlich zu Wort gekommen als System reiner, von allem Sinnlichen abstrahierenden Gedanken, die nicht mehr Meinungen sind, sondern Wissen der Wahrheit im reinen Denken, begleitet von dem Gefühl der Gewissheit. Durch diese Abstraktion vom Sinnlichen ist Hegel der Vollender des Mosaismus und zugleich sein Überwinder. Hegel ist Überwinder des Mosaismus in dem Sinne, dass er die jüdische Feindseligkeit gegen das Sinnliche, in Klammern Verfluchung des Götzendienstes, aufhebt in der Einsicht, dass das Sinnliche, das heißt die Realwelt als Kosmos alles Lebendigen, nicht ein gegen Gott selbstständig bestehendes, in diesem Sinne ein begrenzendes ist, sondern die Erscheinung Gottes als Geist selbst für sich selbst, um für sich, in Klammern frei, zu sein. Erst das Bewusstsein, dass durch Denken, also Erkenntnis, die objektive Welt, Natur und Gesellschaft idealisiert, das heißt als daseinender Geist und damit als Selbst Gottes erfassbar und über dieses Selbst hinaus, also jenseits, nichts ist und nicht sein kann, ist wahrhaftes Selbstbewusstsein Gottes. Gott ist so das Absolute, das von nichts abhängt und begrenzt ist, dass er nicht selbst ist. In Klammern Begriff der Freiheit. Die Feindschaft Jahwes gegen die Götzen und Götzendiener und damit die Feindseligkeit der Judenheit gegen die Völker hat kein Objekt mehr. Wie, warum sollte Jahwe gegen Götzen fluchen und von Israel deren Vernichtung heischen, wenn er weiß, dass er selbst es ist, der in seiner Entzweiung Götzengestalt angenommen hat? Allein diese Erkenntnis ist schon das Ende der Entzweiung, die absolute Versöhnung. Mehr bedarf es nicht. Hegel war sich des besonderen Verhältnisses zwischen jüdischem und deutschem Volksgeist durchaus bewusst. Er schrieb, Zitat, »Wir, die deutsche Nation, haben den höheren Beruf von der Natur erhalten, die Bewahrer dieses heiligen Feuers, in Klammern der reinen Wissenschaft, Philosophie, zu sein. Wie früher der Weltgeist die jüdische Nation für das höchste Bewusstsein sich aufgespart hatte, dass er aus ihr als ein neuer Geist hervorginge«, Zitat Ende, »nämlich als der Unschaubare. Im jüdischen Prinzip, dass Gott der Unschaubare ist, liegt die Berechtigung der talmudischen Behauptung, dass nur Juden Menschen seien, die Nichtjuden aber wie der Same vom Vieh. Die Unschaubarkeit Gottes als Bewusstseinsinhalt setzt die Selbstwahrnehmung des Menschen als Geistwesen voraus. Einem Menschen, dem geistige Wesenheit und seine Teilhaberschaft an demselben nicht schon etwas Bekanntes ist, kommt nicht auf den Gedanken, sein höchstes Wesen in das Reich der Unschaubarkeit zu versetzen. Erst in der Unschaubarkeit Gottes erfasst sich der Mensch als geistiges Wesen und beginnt, sich bewusst vom Tierwesen zu unterscheiden. Dass der jüdische Geist seine Macht mit dem Seelenmord am deutschen Volk verteidigen würde, lag zu Hegels Zeiten noch jenseits des kognitiven Horizonts, obwohl diese Wendung gegen den deutschen Volksgeist aus seinem Begriff der Weltgeschichte folgt. Weiningers Denkansatz. Atzmon resümiert den Weiningerschen Denkansatz. Zitat: Wir hassen nur Eigenschaften, denen wir nahe kommen, die wir aber zuerst in anderen Personen bemerken. So erklärt sich die Tatsache, dass die erbittertsten Antisemiten unter den Juden selbst zu finden sind. Nach Weininger lehnen einige Juden in anderen dasjenige ab, was sie in sich selbst verachten. Diese Tendenz wird Antisemitismus genannt, aber Juden sind hier nicht alleine. Auch einige Nichtjuden entdecken jüdische Tendenzen in sich. Weininger führt weiter aus: Selbst Richard Wagner, der erbittertste Antisemit, kann nicht von einer gewissen Beimengung von Jüdischkeit freigesprochen werden, sogar in seiner Kunst. Ich würde die Auffassung vertreten, dass Jüdischkeit für Weininger überhaupt keine rassische Kategorie ist, sondern eine geistige Haltung, eine mentale Konfiguration, die einige von uns besitzen und einige wenige unter uns abzulehnen versuchen. Bedeutet dies nicht nur, Marx' Behandlung jüdischer Identität zu wiederholen, wie er sie in seinem berühmten Essay zur Judenfrage untersuchte? Marx setzt Juden mit Kapitalismus, Selbstinteresse und Geldrafferei gleich. Für ihn ist Kapitalismus Judentum und Judentum ist Kapitalismus. Die Juden haben sich bis zu dem Punkte befreit, an dem Christen Juden geworden sind. Grimmig zieht er den Schluss, Zitat, die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum, Zitat Ende. Eine Beurteilung marxischer Ideen innerhalb Weiningers Bezugsrahmen könnte lauten, dass Marx' Analyse das Ergebnis des Umstandes ist, dass Marx selbst Jude war. Mit anderen Worten, Marxismus ist das Resultat der marxischen Fähigkeit, seinen inneren Juden abzulehnen. Wie wir sehen können, hat uns Weininger ein recht nützliches analytisches Werkzeug an die Hand gegeben. Er gewährt uns Einsicht in das Thema Hass und Selbsthass, wobei er bis zu folgendem Argument geht. Zitat: Der Arier hat es dem Juden zu verdanken, dass er sich durch ihn gegen das Judentum als einer in ihm selbst liegenden Möglichkeit zu wehren weiß. Zitat Ende. Der Antagonismus gegenüber anderen lässt sich also als eine Manifestation von Selbstverachtung begreifen. Somit ließe sich der Nazi-Hass gegen alles, auch nur entfernt Jüdische, als eine Art von Feindlichkeit gegen den inneren Juden erklären. Wenn aber Hass, zumindest teilweise, eine Form der Selbstnegierung ist, muss ich zugeben, dass mein eigener persönlicher Krieg gegen Zionismus und jüdische Identitätspolitik sich als Krieg sehen ließe, den ich gegen mich selbst erklärt habe. Führen wir diese Gedanken einen Schritt weiter, könnten wir alle zugeben müssen, dass die wirkliche Bekämpfung des Rassismus in erster Linie beinhaltet, sich dem eigenen inneren Rassisten zu widersetzen. Zitat Ende. Aus Der wandernde Wehr, Seite 122 fortfolgend. Dass ein Jude, gestützt auf einen Juden, sich in dieser Weise äußert, ist ein Meilenstein in der Geschichte des Geistes, also der Heilsgeschichte. Diese Behauptung kann ich im Folgenden nur dann einsichtig machen, wenn vorher das Haupthindernis für eine Verständigung ausgeräumt ist. Es ist die Rede vom Geist, und Gott wird auch vorkommen. Und das geht gar nicht. Oder vielleicht doch? Gottes Glaube bedroht Jahwe. Er sucht Deckung im wissenschaftlichen Weltbild. Wir sind aufgeklärt und leben im Zeitalter des wissenschaftlichen Weltbildes, in dem Gott nicht vorkommt, wie sich Napoleon von Laplace versichern ließ. Nach der Überlieferung hat dieser dem Kaiser erzählt, er habe mit seinem Fernrohr den ganzen Himmel abgesucht, dabei aber Gott nicht gefunden. So einfach ist das. Zitat: Der Verstand empört sich gegen allen Inhalt der Religion, weil er ihm ein Verborgenes ist. Zitat Ende. Aus Hegel, Religionsphilosophie. Doch hat diese Empörung einen doppelten Boden. Einerseits ist der Verstand eine naive Erscheinung, die über sich und ihre Rolle im Heilsgeschehen nichts weiß, sondern einfach ist. So ist er das natürliche Bewusstsein, das in jedem zivilisierten Menschen gegenwärtig und wirksam ist. Andererseits ist der Verstand über sich verständigt, dass er die Macht Jahwes über die Völker ist, die als solche in sein Eigentumsvolk gelegt ist, um zu herrschen und alle Religionen außer der jüdischen zu vernichten. Das Wesen des Judentums kann nur durch die Innenansicht des Geistes geschaut und erkannt werden, als eine bestimmte, einseitige, also unwahre, Gestalt Gottes selbst, als Satan begriffen werden. Für Esau, also die Völker, ist das eine Hoffnung, für Jakob die ultimative Gefahr des Machtverlusts. Mit der Absetzung Gottes durch die französische Aufklärung ist dieses Begreifen zunächst denkunmöglich geworden. Ist Gott nicht seiend, hat das Wort Teufel oder Satan keine Bedeutung. Niemand sucht etwas, das keine Bedeutung hat. Die Gefahr für Juda war gebannt. Unerkannt konnte der Jude sein Unwesen auf die Spitze treiben, so lange, bis die Entdeckung der Vernunft durch die deutsche idealistische Philosophie hier Abhilfe geschaffen hat. Durch sie, und nur durch sie, ist er in seiner heilsgeschichtlichen Wesenhaftigkeit erkennbar als Satan. Als solcher ist er aber nur ein Moment des Begriffes, also des Geistes selbst, und kein selbstständiger Gegengott, sondern der Knecht Gottes. Hegel war gegenüber der Religions- und Philosophiefeindlichkeit der Aufklärung noch ganz arglos. Er wusste, dass die Religion in Vollführung dieses einen Plans Gottes dem Verstand unterliegen würde. Er wusste auch, dass diese Niederlage die notwendige Voraussetzung für den Sieg der Vernunft als selbstbewusste weltliche Macht ist. Dass dieser Sieg der Sieg über Jahwe ist und deshalb die Philosophie der Vernunft Jahwe als Kriegsherrn auf den Plan rufen musste und die französische Aufklärung der Beginn des jüdischen Krieges gegen das christliche Abendland war, blieb ihm wohl noch verborgen. Der Jude Nahum Goldmann hat 100 Jahre nach Hegel diesen Zusammenhang in etwa erfasst und ausgesprochen. Der Krieg als allgemeine Bewegungsform des Begriffs ist indessen von Hegel klar gezeigt worden. Von Baudelaire ist der Ausspruch überliefert, Zitat, Der schlaueste Trick des Teufels ist es, uns glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Zitat Ende. Das hat der Spitzbube tatsächlich erreicht. Fragen wir uns, wie er das angestellt hat. Er hat es erreicht dadurch, dass er uns einredete, dass es Gott nicht gibt. Martin Buber hat es auf den Punkt gebracht. Zitat: Bisher hat die jüdische Existenz nur dazu ausgereicht, Götzenthrone zu erschüttern, nicht aber einen Thron Gottes aufzurichten. Das macht die Unheimlichkeit der jüdischen Existenz inmitten der Völker aus. Zitat Ende. Martin Buber, Adolphe Crémieux und die Alliance Israélite Universelle legen Zeugnis ab, dass der Judenheit ihre Rolle als Religionszerstörer bewusst ist. Jahwes Wut hat auch den Gott, zu dem die Christen beten, gefällt. Legen wir jetzt dazu, was Gilad Atzmon endlich ausgesprochen hat, dass Jahwe Satan ist, böse Gottheit, kommt heraus, dass der französische Atheismus ein Danaa-Geschenk der Judenheit ist, um uns geistig erblinden zu lassen. Das grelle Licht der Aufklärung hat uns geblendet. Als aufgeklärte Geister können wir weder Gott noch den Teufel erkennen. Und so ist der Jude, als Wechselbalg Satans bisher unerkannt, immer wieder davongekommen und, wie von Mose verheißen, durch seine Geldmacht jetzt sogar zum Beherrscher der Welt aufgestiegen. Fußnote: 5. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. Dann wirst du vielen Völkern leihen, doch du wirst von niemandem borgen. Du wirst über viele Völker herrschen, doch über dich wird niemand herrschen. Ende der Fußnote. Vielleicht ist die Wurzel all unserer Probleme, dass wir uns grundlos und leichtfertig die Worte Gott und Geist haben verleiden lassen. Jedenfalls haben wir allen Grund, da etwas genauer hinzudenken. Die Innenansicht, die für Atzmon eine so große Bedeutung erlangt hat, hat vielleicht etwas mit Gott zu tun.